Am nächsten Tag, dem 5. im August, begann, ein Jahr und 9 Monate nach Stenius erstem Besuch bei Cicero, der Prozess gegen Gaius Verres. Um sich einen guten Platz zu sichern, hatten hunderte Zuschauer schon auf dem Forum übernachtet. Als die Sonne aufging, gab es bereits keinen Stehplatz im Schatten mehr und eine Stunde später gab es überhaupt keinen Stehplatz mehr. Wie zwei Hirtenhunde hechelten Frugi, der eigens aus Syrakus zurückgekehrt war, und ich herum und trieben unsere Zeugen vor Gericht. Und was für ein exotisches, farbenprächtiges Bild sie abgaben in ihren heiligen Roben und traditionellen Gewändern ihrer Heimat, Opfer aus allen Phasen von Verres Laufbahn, nach Rom gelockt von der Hoffnung auf Vergeltung. Ich war so damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass jeder Zeuge eingelassen und jede einzelne Kiste mit Beweismaterial an seinen Platz gelangte und gut bewacht wurde, dass ich erst nach und nach registrierte, welches Schauspiel Cicero hier inszenierte. Erst als die Geschworenen sich ihren Weg durch die Menschenmenge bahnten und auf ihren Bänken Platz nahmen, wurde mir klar, warum Cicero darauf bestanden hatte, alles auf einmal an Ort und Stelle zu schaffen. Das Gericht war überwältigt. Selbst den beinharten Alten wie Catullus und Isauricus war die Überraschung anzusehen. Glabrio, der im Schlepptau seiner Lektoren aus dem Tempel kam, blieb auf der obersten Stufe der Treppe abrupt stehen und wich schwankend sogar einen halben Schritt zurück, als er auf die Wand aus Gesichtern blickte. Cicero, der sich bis zum letzten Augenblick am Rand des Forums aufgehalten hatte, drängte sich nun durch die Menge und stieg die Stufen zu der Bank für die Anklagevertretung hinauf. Plötzlich herrschte Ruhe. Ein stummes, erwartungsvolles Zittern lag in der reglosen Luft. Alles war bereit, nur Verres und Hortensius fehlten noch. Cicero war so gelassen, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Er lehnte sich zurück und flüsterte mir zu: »Der hat das hier gesehen und ist gleich wieder abgehauen, was meinst du?« Natürlich kam Verres dann doch noch. Glabrio schickte einen seiner Lektoren, um ihn zu holen. Aber Hortensius gab uns damit bereits einen Vorgeschmack auf seine Taktik, die da lautete, so viel Zeit wie möglich zu verschwenden. Schließlich, vielleicht eine Stunde zu spät, zwängte sich die makellos gekleidete Gestalt des designierten Konsuls unter ironischem Beifall durch die Zuschauermenge. Ihm folgten sein junger Anwaltskollege Scipio Nasica, Catos Nebenbuhler, dann Quintus Metellus und schließlich Verres selbst, dessen Gesicht wegen der Hitze röter als sonst aussah. Und noch bevor Cicero mit seiner Rede beginnen konnte, stand Hortensius auf und kam ihm mit einer Stellungnahme zur Verfahrensordnung zuvor. Nach cornelischem Recht, erklärte er, sei es einem Klagevertreter erlaubt, bis zu 48 Zeugen zu benennen. Der Ankläger aber habe mehr als doppelt so viele mitgebracht. Und dann hob er zu einer geschliffenen Rede über die Wurzeln des Gerichtshofes für Erpressungen an, die eine gefühlte Stunde lang andauerte, bis Glabrio ihm schließlich das Wort entzog und erklärte, das Gesetz beschränke nicht die Zahl der vor Gericht anwesenden Zeugen. Es lege lediglich eine Höchstzahl fest, wie viele in den Zeugenstand gerufen werden dürfen. Doch Hortensius ließ sich nicht beirren und wartete jedes Mal, wenn Cicero mit seiner Rede beginnen wollte, mit einer neuen Verfahrensfrage auf. Und so gingen die ersten Stunden an ärgerliche juristische Spiegelfechtereien verloren. Es war schon weit nach Mittag, als Cicero zum 9. oder 10. Mal überdrüssig aufstand und Hortensius endlich sitzen blieb. Cicero schaute ihn an, wartete und breitete dann in gespielter Verblüffung die Arme aus. Gelächter brandete auf, Hortensius reagierte mit einer gönnerhaften Handbewegung, als wolle er sagen, bitte, bitte, keine Ursache. Cicero verbeugte sich höflich, trat vor und räusperte sich. Der Zeitpunkt hätte kaum ungünstiger sein können. Die Hitze war unerträglich, die Zuschauer waren gelangweilt und unruhig und es blieben höchstens noch 2 Stunden, bevor das Gericht die Sitzung für heute schloss. Und doch sollten diese Minuten zu den entscheidendsten in der Geschichte der römischen Justiz gehören. »Ehrenwerte Richter«, sagte Cicero, worauf ich mich über meine Wachstafel beugte und seine Worte in Kurzschrift festhielt. »Ehrenwerte Richter«, wiederholte er und sah die Geschworenen direkt an. In dieser schweren politischen Krise eröffnet sich euch die Gelegenheit, nicht durch menschliches Planen, sondern fast als göttliche Fügung, genau das zu tun, was ihr jetzt am nötigsten habt, Etwas, das euch mehr als alles andere dabei helfen wird, die Unbeliebtheit eures Standes und das Misstrauen gegenüber euren Gerichten zu mildern. Es hat sich nämlich eine Überzeugung eingenistet, die so schädlich für die Republik wie für euch selbst ist. Eure Gerichte, Senatoren, mit euch auf den geschworenen Bänken, werden niemals einen Mann verurteilen, und sei seine Schuld noch so offensichtlich, wenn er nur eins im Überfluss hat: Geld. Das letzte Wort betonte er auf eine wundervoll verächtliche Weise. Die Eigenschaften des von mir angeklagten Mannes, fuhr Cicero fort, erfüllen alle Voraussetzungen, dass ihr durch ihn euren eigenen guten Namen wiederherstellen könnt. Gaius Verres hat die Staatskasse geplündert und in seiner Provinz Sizilien gewütet wie ein Seeräuber und eine mörderische Pest. Ihr braucht diesen Mann nur schuldig zu sprechen, und mit vollem Recht werdet ihr euer Ansehen wieder zurückgewinnen. Solltet ihr das nicht tun? Sollte sein ungeheurer Reichtum eure Ehre zerstören, dann werde ich zumindest eines erreicht haben. Die Nation wird zwar nicht glauben, dass Verres im Recht war und ich im Unrecht, aber sie wird dann ein für allemal wissen, was sie von einer mit römischen Senatoren besetzten geschworenen Bank zu halten hat. Das war kein schlechter Hieb für den Anfang. Hört euch an, welch unverschämter und wahnsinniger Plan in Verres Kopf herumspukt. Über eines ist er sich vollkommen im Klaren. Ich werde so gut vorbereitet in diesen Prozess gehen, dass er, Verres, vor den Augen aller Welt als Räuber und Verbrecher entlarvt sein wird. Und trotzdem hält er die Senatorengerichte für so durch und durch verdorben und korrupt, dass er offen damit prahlt, nicht nur den sichersten Termin für seinen Prozess, sondern auch die Geschworenen selbst gekauft zu haben. Und um ganz sicher zu gehen, hat er auch noch die Konsulatswahlen für seine beiden Freunde gekauft. Das wollten die Leute hören, deshalb waren sie gekommen. Aus gemurmelter Zustimmung wurde stürmische Begeisterung. Metellus und Hortensius sprangen auf, ja sogar Hortensius, dem sonst eine spöttische Bemerkung höchstens die Mühsal einer gelupften Augenbraue wert war. Wütend gestikulierten sie in Richtung Cicero. »Was ist?« sagte er und wandte sich den beiden zu. »Habt ihr etwa erwartet, dass ich mich zu einer derart ernsten Angelegenheit nicht äußern würde, dass ich mich, wenn das Land und mein eigener guter Ruf sich in so großer Gefahr befinden, von etwas anderem leiten lassen würde, als von meiner Pflicht und meiner Ehre? Ich muss mich über dich wundern, Metellus. Weißt du eigentlich, dass Verres herumerzählt, dass du nur wegen seiner Bemühungen Konsul geworden bist und dass ihm ab Januar beide Konsuln und der Vorsitzende dieses Gerichtshofs zu Diensten sein werden?« An dieser Stelle musste ich meine Aufzeichnungen unterbrechen, weil der Lärm so laut geworden war, dass ich kein Wort mehr verstand. Die Senatoren auf der Geschworenenbank saßen wie erstarrt da. Die meisten, da bin ich mir sicher, wünschten sich sonst wo zu sein, nur nicht hier. Schließlich gelang es Glabrio, die Ordnung wiederherzustellen, und Cicero setzte seine Rede in deutlich gelassenerem Tonfall fort. »Folgenden Plan haben Sie sich zurechtgelegt. Heute sind wir erst spät am Nachmittag in die Verhandlung eingetreten. Den Tag können Sie also schon als erledigt abschreiben. Bis zu den Spielen von Pompeius Magnus bleiben noch 10 Tage. Diese dauern 15 Tage, sofort darauf folgen die römischen Spiele. Sie rechnen also mit einer Unterbrechung von fast 40 Tagen, bevor Sie auf meine Rede werden antworten müssen. Mithilfe langer Reden und verfahrenstechnischer Manöver hoffen Sie dann, in der Lage zu sein, die Verhandlung bis zum Beginn der Spiele der Viktoria zu verschleppen. Direkt im Anschluss folgen die plebejischen Spiele, nach denen entweder nur noch sehr wenige oder gar keine Sitzungstage mehr bleiben. Auf diese Weise kommt der Fall praktisch neu zur Verhandlung, wenn Marcus Metellus, der jetzt noch zu den Geschworenen gehört, diesem Gericht vorsitzen wird. Was also soll ich tun? Streich deine Rede zusammen, lautete der naheliegende Rat. Ein guter Rat. Ich habe darüber nachgedacht und dabei ist mir etwas noch Besseres eingefallen. Meine Herren, ich werde auf die Anklagerede ganz verzichten. Verblüfft hob ich den Kopf. Cicero schaute Hortensius an und sein Rivale erwiderte den Blick mit herrlich versteinertem Gesichtsausdruck. »Du hast richtig gehört, Hortensius«, sagte Cicero, »ich spiele dein Spiel nicht mit. Ich werde die nächsten 10 Tage nicht mit der üblichen langen Anklagerede vergeuden und zulassen, dass sich der Fall bis in den Januar hineinzieht und du und Metellus als Konsuln eure Lektoren losschicken könnt, um sich meine Zeugen zu holen und ihnen so viel Angst einzujagen, dass sie den Mund nicht mehr aufmachen. Ich werde euch, ehrenwerte Richter, nicht den Luxus von 40 Ruhetagen gönnen, in denen ihr all meine Anklagepunkte wieder vergessen könnt. Ich werde es nicht zulassen, dass der Fall erst dann entschieden wird, wenn die Menschenmassen, die wegen der Volkszählung und der Spiele nach Rom gekommen sind, sich wieder in ihre Heimatorte verabschiedet haben. Ich werde meine Zeugen jetzt sofort aufrufen. Ich verlese den jeweiligen Anklagepunkt und kommentiere ihn. Dann werde ich den jeweiligen Zeugen befragen. Im Anschluss daran erhältst du, Hortensius, Gelegenheit zum Verhör. Auf diese Weise werde ich den Fall binnen 10 Tagen abhandeln. Mein Leben lang habe ich nicht vergessen, wie Hortensius, Verres, Metellus und Scipio Nasica auf diese Worte reagierten. Natürlich war Hortensius sofort auf den Beinen und erklärte dieses mit jeder Tradition brechende Vorgehen für in jeder Hinsicht illegal. Glabrio jedoch hatte nur darauf gewartet und wies Hortensius barsch zurecht, dass es allein Ciceros Sache sei, wie er seinen Fall vortrage. Außerdem habe er schon an gleicher Stelle vor den Konsulatswahlen deutlich gemacht, dass er die endlosen Reden satt habe. Auf diese Bemerkung, die sich Glabrio offensichtlich schon im Vorhinein zurechtgelegt hatte, sprang Hortensius wieder auf und beschuldigte ihn geheimer Absprachen mit der Anklagevertretung, worauf Glabrio, den als reizbaren Charakter zu beschreiben wohlwollend gewesen wäre, ihm schroff riet, er möge seine Zunge im Zaum halten, sonst ließe er ihn, designierter Konsul hin oder her, von seinen Lektoren aus dem Gericht entfernen. Hortensius setzte sich, verschränkte die Arme und schaute wütend auf den Boden, während Cicero sich wieder den Geschworenen zuwandte und seine einleitende Rede beendete. Auf uns schauen heute die Augen der Welt und wachen darüber, ob jeder Einzelne von uns sich so verhält, wie sein Gewissen und das Gesetz es befiehlt. So wie ihr über den Angeklagten zu Gericht sitzt, so sitzt das Volk von Rom über euch zu Gericht. Dieser Fall entscheidet darüber, ob es möglich ist, dass ein aus Senatoren zusammengesetztes Gericht einen steinreichen, doch zutiefst schuldigen Mann verurteilen kann. Die Schlussfolgerungen, die aus einem Freispruch zu ziehen wären, können nur die beschämendsten sein. Deshalb rate ich euch, ehrenwerte Richter, es schon aus eigenem Interesse nicht dazu kommen zu lassen. Ich rufe meinen ersten Zeugen auf, Stenius aus Thermae. Ich möchte stark bezweifeln, dass auch nur einer der Aristokraten auf der Geschworenenbank, ob Catullus, Isauricus, Metellus, Catilina, Lucretius, Emilius oder einer der anderen, sich jemals derart anmaßende Worte hatte anhören müssen. Vor allem von einem Homo Novus, der in seinem Atrium nicht eine einzige Maske eines Vorfahren an der Wand hängen hatte. Wie groß muss ihr Hass gewesen sein, dass sie einfach so dasitzen und das über sich ergehen lassen mussten. Hortensius konnte einem fast leid tun. Seine gesamte Karriere fußte auf der Fähigkeit, gewaltige Reden auswendig zu lernen und dann mit dem selbstsicheren Gestus eines Schauspielers vortragen zu können. Und nun hatte man ihm per Gesetz den Mund gestopft. Noch schlimmer. Er sah 10 langen Tagen entgegen, an denen er auf Ciceros Zeugenbefragungen mit 40 oder 50 Minireden würde antworten müssen. Und auf diese war er nicht einmal im Ansatz vorbereitet, was auf grausame Weise offenbar wurde, als Stenius in den Zeugenstand trat. Als Zeichen des Respekts vor dem Urheber des wahnwitzigen Unternehmens hatte Cicero ihn als Ersten aufgerufen. Und der Sizilier ließ ihn nicht im Stich. Er hatte so lange auf seinen Tag gewartet, dass er jetzt das Beste aus sich herausholte und herzzerreißend schilderte, wie Verres ihn ausgeplündert hatte, wie er ihn in Abwesenheit zum Tode verurteilt und dann die Akten des Gerichts von Syrakus gefälscht hatte, Akten, die Cicero als Beweismittel präsentierte. Als Glabrio Hortensius aufrief, den Zeugen ins Kreuzverhör zu nehmen, kam der Tanzmeister dieser Aufforderung verständlicherweise nur zögernd nach. Die goldene Regel des Kreuzverhörs ist nämlich die, niemals, unter keinen Umständen, eine Frage zu stellen, auf die der Fragende die Antwort nicht im Voraus kennt. Und Hortensius hatte schlicht keine Ahnung, was Stenius ihm antworten würde. Nach ein paar ungeduldigen Fragen, die andeuten sollten, dass der Sizilier dem römischen Rechtssystem ganz generell feindlich gesinnt war, fragte er ihn, warum er ausgerechnet zu Cicero gegangen sei, einem Mann, den man allgemein als Agitator für die Interessen der unteren Schichten kenne. Offenbar habe er mit seinen Anschuldigungen von Anfang an nichts weiter im Sinn gehabt, als Unruhe zu stiften. »Aber ich bin nicht direkt zu Cicero gegangen«, antwortete Stenius. »Der erste Rechtsanwalt, den ich aufgesucht habe, warst du?« Sogar einige der Geschworenen konnten sich ein Lachen nicht verkneifen. Hortensius schluckte. »Ach ja, wirklich? Ich kann mich gar nicht an dich erinnern.« »Dafür erinnere ich mich umso genauer. Du hast gesagt, dass du schon Verres Vertretung übernommen hättest. Und dass es dich nicht interessiere, wie viel er mir geraubt habe. Kein Gericht würde einem Sizilier glauben, wenn sein Wort gegen das eines Römers stünde.« Hortensius musste sich mit seiner Antwort gedulden, bis die über ihn hereinbrechenden Buhrufe verstummt waren. »Ich habe keine weiteren Fragen an den Zeugen«, sagte er mit verbissener Stimme, worauf die Verhandlung bis zum folgenden Tag unterbrochen wurde. Am zweiten und dritten Tag war die Zuschauermenge so groß wie am ersten, und die Auftritte der Zeugen, die bei der Schilderung ihrer Misshandlungen nicht selten in Tränen ausbrachen, waren oft herzzerreißend. Jedes Mal, wenn Cicero die Befragung eines Zeugen beendete, gab Glabrio dem König der Gerichtshöfe Gelegenheit, den Zeugen ins Kreuzverhör zu nehmen, doch jedes Mal lehnte ihre Majestät mit einem Kopfschütteln ab oder erklärte pompös: »Keine Fragen an den Zeugen.« Am vierten Tag stellte Verres den Antrag, aus Krankheitsgründen vom Erscheinen vor Gericht befreit zu werden, was Glabrio jedoch strikt ablehnte. Falls nötig, so Glabrio, werde man ihn samt seines Krankenlagers aufs Forum schaffen lassen. Am Nachmittag des fünften Tages kehrte Ciceros Vetter Lucius nach Rom zurück. Als Cicero ihn nach Ende des Prozesstages in seinem Haus antraf, war er außer sich vor Freude. Ohne Lucius, der permanent für Nachschub an Zeugen und Beweismitteln von Sizilien aufs Festland gesorgt hatte, wäre Ciceros Fall nicht halb so solide gewesen. Allerdings hatte die siebenmonatige Strapaze bei Lucius seine Spuren hinterlassen. Er war auf bestürzende Weise abgemagert und litt an einem Husten, der ihm augenscheinlich große Schmerzen bereitete. Trotzdem war sein Einsatz für die Sache ungebrochen, und zwar so sehr, dass er auf die Genugtuung, den Beginn des Prozesses mitzuerleben, verzichtet und einen Umweg über Puteoli gemacht hatte, um noch zwei weitere Zeugen aufzuspüren. Den römischen Ritter Gaius Numitorius, der die Kreuzigung von Gavius aus Messana gesehen hatte, und seinen Freund, den Kaufmann Marcus Annius, der in Syrakus gewesen war, als Verres den Justizmord an dem römischen Bankier Herennius hatte vollstrecken lassen. »Und wo sind die beiden jetzt?« fragte Cicero ungeduldig. »Hier«, antwortete Lucius, »im Tablinum. Aber sie wollen nicht aussagen.« Cicero eilte ins Tablinum und sah sich zwei stattlichen Männern mittleren Alters gegenüber. Für meine Zwecke die perfekten Zeugen, wie er später bemerkte. Wohlhabend, seriös, sachlich und, das vor allem, keine Sizilier. Wie Lucius ihm prophezeit hatte, sträubten sie sich auszusagen. Sie waren Geschäftsleute, die an mächtigen Feinden kein Interesse hatten. Aber Cicero konnte sie schließlich überzeugen, denn sie waren schlau genug zu erkennen, dass bei einer Gewinn-Verlust-Rechnung unter dem Strich am meisten herausspringen würde, wenn sie sich auf die Seite der Sieger schlügen. Als es Zeit zum gemeinsamen Abendessen mit Cicero und seiner Familie war, hatten sie ihm ihre Unterstützung zugesichert. So standen die Dinge, als wir am neunten Prozesstag Annius und Numitorius als Zeugen aufriefen. Wenn das überhaupt möglich war, so war die Zuschauermenge an diesem Morgen, da nur noch zwei Tage bis zum Beginn von Pompeius Spielen blieben, noch größer als sonst. Verres kam zu spät und war offensichtlich betrunken. Hortensius musste ihn stützen, während das Publikum in Gelächter ausbrach. In den roten Augen des geschlagenen Mannes standen Angst und Wut. Es war der Blick eines gejagten, in die Enge getriebenen Tieres. Cicero ging sofort zur Tagesordnung über und rief den ersten Zeugen auf. Annius schilderte, wie er eines Morgens im Hafen von Syrakus gerade eine Ladung inspiziert habe, als ein Freund auf ihn zugelaufen sei und aufgeregt erzählt habe, dass sein in Ketten gelegter Geschäftspartner Herennius auf dem Forum um sein Leben bettele. Da waren mindestens 100 Menschen, die haben alle gerufen: »Herennius ist ein Bürger Roms, ohne fairen Prozess darf man keinen Römer hinrichten.« »Woher haben die Menschen gewusst, dass er Römer ist?« Er war doch ein Bankier, der aus Spanien nach Sizilien gekommen war. Viele von uns haben ihn persönlich gekannt. Seine Geschäfte betrieb er zwar in Spanien, aber er war der Sohn einer römischen Familie aus Syrakus. Und was hat Verres dazu gesagt? Er hat Befehl gegeben, Herennius auf der Stelle zu enthaupten. Einige Zuschauer schrien entsetzt auf. Wer hat die Hinrichtung durchgeführt? Sextius, der amtliche Scharfrichter. Und hat er seine Arbeit sauber erledigt? Ich fürchte nein. Was ein klarer Hinweis darauf ist, sagte Cicero, dass er Verres und seinen Scharfrichter nicht ausreichend bestochen hatte. Verres sprang auf und brüllte, dass er nie Bestechungsgelder angenommen habe. Hortensius musste ihn wieder auf den Stuhl ziehen. Cicero ignorierte den Zwischenfall. Das war doch eine ziemlich ungewöhnliche Situation, oder? Da verbürgen sich 100 Menschen dafür, dass der Mann römischer Bürger ist und Verres hat nicht mal eine Stunde Zeit, um dessen Identität zu prüfen. Wie erklärst du dir das? Das ist ganz leicht zu erklären, Senator. Herennius war Passagier auf einem Schiff aus Spanien, das Verres Handlanger mitsamt seiner Fracht beschlagnahmt hatten. Erst landete er mit allen anderen Männern in den Steinbrüchen und später wurde er aufs Forum geschafft, um öffentlich als Pirat hingerichtet zu werden. Was Verres nicht wusste, war, dass Herennius nicht aus Spanien stammte und dass ihn die Römer in Syrakus wiedererkennen würden. Als Verres seinen Fehler bemerkte, konnte er ihn nicht freilassen, weil Herennius zu viel über die Geschichte wusste. Entschuldigung, ich verstehe nicht, fragte Cicero. Warum sollte Verres einen unschuldigen Passagier als Piraten hinrichten lassen? Weil die echten Piraten ihn dafür bezahlt hatten, dass er sie laufen ließ. Verres sprang wieder auf und brüllte, Lüge! Alles Lüge! Diesmal ignorierte Cicero ihn nicht, sondern ging ein paar Schritte auf ihn zu. Lüge? Alles Lüge? Warum verzeichnen dann deine eigenen Gefängnisunterlagen, dass Herennius auf freien Fuß gesetzt wurde? Und warum verzeichnen sie außerdem, dass der berüchtigte Piratenkapitän Herakleo hingerichtet wurde, obwohl kein Mensch auf der ganzen Insel Zeuge seiner Enthauptung war? Ich sage dir warum. Weil du, der Statthalter Roms, der Verantwortliche für die Sicherheit der Meere, die ganze Zeit Bestechungsgelder von eben diesen Piraten kassiert hast. Cicero, der große Anwalt, der cleverste unter der Sonne, sagte Verres verbittert, wobei ihm die Worte wegen des Alkohols nur undeutlich über die Lippen kamen. Der glaubt, dass er alles weiß. Dann erzähle ich euch mal was. Herakleo steht unter meiner persönlichen Obhut in meinem Haus hier in Rom. Er kann euch selbst sagen, dass alles nur Lüge ist. Es ist im Nachhinein faszinierend, darüber nachzudenken, wie töricht ein Mann sein muss, der so etwas ausplaudert. Trotz des losbrechenden Höllenlärms im Gericht hörte ich Ciceros Stimme, der Glabrio aufforderte, seine Lektoren zu Verres Haus zu schicken und den berühmten Piraten im Interesse der öffentlichen Sicherheit sofort festnehmen zu lassen. Nachdem das in die Wege geleitet worden war, rief Cicero seinen zweiten Zeugen des Tages auf, Gaius Numitorius. Der Augenblick für den Todesstoß war gekommen. Seit Monaten schon, seit wir auf Sizilien gelandet waren, hatte er gewusst, welche Waffe er dafür verwenden würde. Numitorius schwor, trat in den Zeugenstand und wurde von Cicero ziemlich schnell durch seine Aussage geleitet, die uns mit den wesentlichen Fakten über Publius Gavius vertraut machte. Dass der Kaufmann per Schiff von Spanien nach Sizilien gereist war, dass man das Schiff beschlagnahmt und sämtliche Menschen an Bord in die Steinbrüche geworfen hatte, von wo Gavius hatte fliehen können, dass er sich bis nach Messana durchgeschlagen hatte, dort festgenommen und Verres bei dessen nächsten Besuch übergeben worden war. Atemlose Stille lag über dem Forum. Schildere dem Gericht, was dann passiert ist. Gavius wurde vor das Gericht gezerrt und Verres verkündete, dass er ein Spion sei, für den es nur eine einzige gerechte Strafe gebe. Er befahl, ein Kreuz aufzurichten mit Blick über die Meeresenge nach Regium. Der Gefangene sollte im Moment des Todes auf Italien blicken. Dann ließ er ihm die Kleider vom Leib reißen, vor aller Augen auspeitschen, mit heißen Eisen foltern und schließlich ans Kreuz schlagen. Hat Gavius etwas gesagt? Er schwor, dass er zu Unrecht beschuldigt werde. Er sei kein ausländischer Spion, sondern Bürger Roms. Was hat Verres dazu gesagt? Er hat ihn als Lügner beschimpft und befohlen, mit der Exekution zu beginnen. Kannst du schildern, wie Gavius seinem schrecklichen Tod gegenübergetreten ist? Äußerst tapfer, Senator. Wie ein Römer? Ja, wie ein Römer. Hat er noch irgendetwas gesagt? Bei jedem Peitschenhieb hat er gerufen, »Ich bin ein Bürger Roms.« Einige Männer und Frauen, ich glaube, es waren Freunde von Gavius, fingen an zu schreien. Und aus allen Winkeln des Forums waren wutentbrannte Zwischenrufe zu hören. Wieder sprang Verres auf. »Er war ein mieser Spion«, brüllte er. »Das hat er nur gerufen, weil er seiner gerechten Strafe entgehen wollte.« »Aber er hat es gerufen«, rief Cicero triumphierend, wandte sich um und deutete mit dem Finger auf Verres. »Du gibst also zu, dass er es gerufen hat. Deine eigenen Worte klagen dich an. Der Mann behauptet, ein Bürger Roms zu sein, und du hast keinen Finger gerührt. Es war nicht Gavius, nicht irgendein unbedeutender Mann, den du an dieses Kreuz der Qualen genagelt hast. Es war das allgemeingültige Prinzip, dass ein Römer ein freier Mensch ist.« Der donnernde Beifallssturm, der nach den letzten Worten von Ciceros flammender Rede aufbrandete, war furchterregend. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass die Menschenmenge an den Rändern des Forums in Bewegung geriet, dass sie sich auf uns zubewegte. Ein wütender Mob stürmte die Stufen zum Podium des Gerichts hinauf. Hortensius und Verres sprangen in ihrer Panik so schnell auf, dass ihre Bank nach hinten umkippte. Ich hörte Glabrios kreischende Stimme. Er erklärte die Sitzung für geschlossen und eilte dann zusammen mit seinen Liktoren die restlichen Stufen zum Tempel hinauf. Dicht dahinter gaben der Angeklagte und sein vornehmer Anwalt ein wenig würdevolles Bild ab. Auch einige der Geschworenen suchten Schutz in den Mauern des heiligen Gebäudes. Catulus jedoch starrte mit starrem Blick geradeaus, während sich der Menschenstrom vor ihm teilte und um ihn herum schwappte. Cicero unternahm einen Versuch, die Ordnung wiederherzustellen, wurde aber von 4 oder 5 ziemlich verwegen aussehenden Burschen an den Beinen gepackt und hochgehoben. Der Jubelsturm blies uns ins Gesicht, als hätte man die Tür eines Ofens geöffnet. »Cicero! Cicero! Cicero!« Die Sprechchöre erfüllten den Himmel über Rom. Das war das Ende von Gaius Verres. Wir erfuhren nie, was genau sich im Innern des Tempels abspielte, nachdem Glabrio die Sitzung unterbrochen hatte. Cicero glaubte, dass Hortensius und Metellus ihrem Klienten klarmachten, dass eine Fortsetzung sinnlos sei. Es spielte keine Rolle mehr, mit welch irrwitzigen Summen er die Geschworenen bestochen hatte, keiner von ihnen würde es nach den gerade erlebten Szenen noch wagen, für einen Freispruch zu stimmen. Nachdem sich der Mob zerstreut hatte, stahl sich Verres aus dem Tempel und floh, manche sagen, als Frau verkleidet, bei Anbruch der Nacht aus der Stadt. Sein Ziel war Massalia im Süden Galliens, ein traditioneller Fluchtpunkt für die Exilanten aus Rom. Jetzt blieb nur noch zu klären, wie hoch die Geldstrafe sein sollte, die man von Verres zu fordern gedachte. Als Cicero an diesem Tag nach Hause zurückkehrte, berief er eine Besprechung ein, um über die angemessene Summe zu diskutieren. Lucius favorisierte wie immer den radikalsten Kurs, die Beschlagnahmung von Verres gesamtem Vermögen. Quintus hielt eine Summe von 10 Millionen für angebracht. Am frühen Nachmittag erhielten wir einen Brief von Hortensius, in dem er uns Verres Angebot übermittelte, als Schadenersatz 1 Million Sesterze an das Gericht zu zahlen. Cicero schickte den Boten auf der Stelle zurück. Er solle es nicht wagen, noch einmal mit so einem Angebot hier aufzutauchen. Eine Stunde später war er wieder da. Hortensius' neues Angebot, sein letztes, wie er hinzufügte, belief sich auf 1,5 Millionen. Diesmal bequemte sich Cicero zu einer schriftlichen Antwort. Mal sehen, was er von der Aussicht hält, dass wir ihm und seinen aristokratischen Freunden noch ein bisschen mehr von ihrem eigenen Dreck unter die Nase reiben, sagte er zu mir. Der Rest des Nachmittags verstrich, ohne dass eine weitere Nachricht von Hortensius eintraf. Kurz vor Einbruch der Dämmerung hörten wir von der Straße laute Stimmen, und Sekunden später platzte der Hausverwalter Eros in Ciceros Arbeitszimmer und meldete aufgeregt, dass Pompeius Magnus in der Vorhalle sei. Das war in der Tat eine Überraschung. Cicero und sein Bruder schauten sich an, und schon im nächsten Augenblick hörten wir die vertraute Exerzierplatzstimme durchs Haus dröhnen. »Wo ist er? Wo ist der größte Redner unserer Tage?« Cicero stieß einen leisen Fluch aus. In den bescheidenen Räumlichkeiten von Ciceros Haus wirkte die massige Gestalt des Konsuls noch größer als sonst. »Da ist er ja«, rief er aus. »Der Mann, den dieser Tage jeder sehen will.« Er ging schnurstracks auf Cicero zu, schlang seine muskulösen Arme um ihn und klopfte ihm kräftig auf den Rücken. Ich stand direkt hinter Cicero und konnte sehen, wie Pompeius listige graue Augen jeden einzelnen von uns taxierte. Als er den verlegenen Hausherrn aus seiner Umklammerung freigegeben hatte, bestand er darauf, jedem von uns vorgestellt zu werden, sogar mir. Der Haussklave aus Arpinum kann sich also damit brüsten, im Alter von 34 Jahren beiden amtierenden Konsuln Roms die Hand geschüttelt zu haben. Als wie immer tadelloser Gastgeber wies Cicero Eros an, Terentia Bescheid zu geben, dass Pompeius Magnus im Haus sei, und mir befahl er, Wein einzuschenken. »Nur einen kleinen Schluck«, sagte Pompeius und hielt seine große Hand über den Becher. »Wir haben nur kurz Zeit, wir sind auf dem Weg zu einer Abendgesellschaft, aber wir wollten nicht am Haus unseres Nachbarn vorbeigehen, ohne kurz anzuklopfen und unsere Aufwartung zu machen. Wir haben deine Entwicklung in den vergangenen Tagen genau verfolgt, Cicero. Unser Freund Labrio hat uns berichtet. Großartig. Mein Kompliment. Lass uns auf dein Wohl trinken.« Er hob den Becher, nippte aber nicht einmal daran. In diesem Augenblick betrat Eros das Atrium und richtete aus, dass Terentia unpässlich sei. Sie habe sich hingelegt und lasse sich entschuldigen. »Schade«, sagte Pompeius leicht verstimmt. »Naja, es wird sich sicher noch eine Gelegenheit finden.« Er gab mir seinen vollen Becher. »Wir müssen uns jetzt verabschieden. Du hast sicher noch viel zu tun, da fällt mir ein«, sagte er und drehte sich noch einmal um. »Habt ihr euch schon über die Höhe der Strafe geeinigt?« »Noch nicht«, antwortete Cicero. »Was haben sie dir angeboten?« 1,5 Millionen.« »Nehmt das Angebot an«, sagte Pompeius. »Es wäre mir persönlich unangenehm und der Stabilität des Staats abträglich, wenn sich dieser Prozess noch länger hinzieht. Wir verstehen uns?« Er nickte freundlich und verließ das Atrium. Wir hörten, wie die Haustür geöffnet wurde und der Kommandeur seine Leibwache stramm stehen ließ. Dann wurde die Tür geschlossen. Keiner sagte ein Wort. »So ein Dreckskerl«, sagte Cicero. »Bring mir noch was zu trinken.« Als ich mich umdrehte, um den Krug zu holen, sah ich, dass Lucius verärgert die Stirn runzelte. »Was gibt ihm das Recht, so mit dir zu sprechen?«, fragte er. »Ach, Lucius«, widersprach Cicero. »Das war der Besuch vom Mieteintreiber. Lucius war vielleicht Philosoph, aber er war kein vollkommener Idiot.« »Ah, so ist das. Jetzt verstehe ich.« Angewidert verzog er das Gesicht und drehte sich um. »Verschon mich mit deiner Überheblichkeit«, sagte Cicero und fasste ihn am Arm. »Ich hatte keine Wahl.« »Aber ausgerechnet Pompeius«, sagte Lucius, »nach allem, was er dir angetan hat.« »Ich habe nur eine einzige Sache gebraucht, Lucius, nur eine winzige Gefälligkeit, und das war die Zusicherung, dass ich den Prozess so durchziehen kann, wie ich das will, und die Zeugen sofort aufrufen kann. Da war kein Schmiergeld im Spiel, keine Korruption, nichts. Aber ich musste im Voraus wissen, dass Glabrio da mitspielt. Aber als Anklagevertreter konnte ich ja wohl kaum selbst auf den Prätor zugehen, also habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, wer das für mich tun könnte.« Quintus sagte, da kam in ganz Rom nur ein einziger in Frage, Lucius. »Genau«, rief Cicero. »Ein Mann, dem Glabrio moralisch so verpflichtet ist, dass er ihm sein Ohr nicht verweigern konnte. Und das ist der Mann, der ihm nach dem Tod seiner geschiedenen Frau seinen Sohn zurückgegeben hat, Pompeius.« »Das war keine winzige Gefälligkeit«, sagte Lucius. »Das war ein schwerwiegender Eingriff, für den ein hoher Preis bezahlt werden muss, aber nicht von dir, sondern von den Bewohnern Siziliens.« »Von den Bewohnern Siziliens«, wiederholte Cicero, der langsam die Geduld verlor. »Die Bewohner Siziliens haben nie einen aufrichtigeren Freund als mich gehabt. Ohne mich hätte es gar keinen Prozess gegeben. Ohne mich kein Angebot von 1,5 Millionen. Um Himmels Willen, Lucius, ohne mich wäre Gaius Verres in spätestens 2 Jahren Konsul geworden. Du kannst mir nicht ernsthaft vorwerfen, dass ich die Bewohner Siziliens im Stich gelassen hätte.« »Dann weigere dich, die Miete zu zahlen«, sagte Lucius und packte Ciceros Hand. »Zieh morgen vor Gericht und hol das Maximum an Entschädigung raus. Zur Hölle mit Pompeius. Ganz Rom steht auf deiner Seite. Los, versprich mir, dass du kämpfst.« Cicero umfasste Lucius' Hand mit beiden Händen und schaute ihm tief in die Augen. Die alte Doppelgriffmasche. »Ich verspreche dir«, sagte er. »Ich verspreche dir, dass ich darüber nachdenken werde.« Vielleicht hat er darüber nachgedacht, aber ich möchte doch bezweifeln, dass ihn die Frage länger als eine Sekunde beschäftigte. Cicero war nie daran gelegen, sich an die Spitze eines Mobs zu setzen, der diesen Staat beseitigen wollte, und nur das hätte ihm den Hals gerettet, hätten sich Pompeius und die Aristokraten gegen ihn gewandt. »Das Problem mit Lucius ist«, sagte er, nachdem sein Vetter gegangen war, »dass er glaubt, Politik sei ein Kampf für Gerechtigkeit. Aber Politik ist ein Beruf.« Cicero, Quintus und ich verbrachten den Rest des Abends damit, eine Liste der Personen mit den höchsten Wiedergutmachungsansprüchen zusammenzustellen. Nachdem Cicero seine eigenen Kosten von knapp 100.000 Sesterzen abgezogen hatte, kamen wir zu dem Ergebnis, dass er seinen Verpflichtungen soeben nachkommen konnte, zumindest gegenüber Stenius und seinesgleichen, sowie den Zeugen, die eigens die lange Reise nach Rom gemacht hatten. Aber mit welcher Summe hätte man die Familien und Freunde von Gavius, Herennius und all den anderen Ermordeten entschädigen können? Was den Priestern sagen, deren Tempelstatuen unwiederbringlich verloren waren? Am nächsten Morgen erschien Verres nicht mehr vor Gericht. Ich wünschte, erklärte Cicero davon unbeeindruckt in seiner Schlussrede, dass ich all seine Verbrechen ungeschehen machen und Menschen wie Göttern all das ersetzen könnte, was er ihnen gestohlen hat. Aber der Schurke ist heute nicht einmal hier, ist bereits über alle Berge. Zurückgelassen hat er nur die leeren Wände seiner Häuser hier in Rom und auf dem Land. Nichts weiter kann beschlagnahmt und verkauft werden. Sein Anwalt taxiert den Wert auf 1,5 Millionen Sesterze, und so kann ich als Wiedergutmachung für Verres Verbrechen auch nur diese Summe fordern. Einige Zuschauer buhten, ein anderer rief, viel zu wenig. »Das ist zu wenig, ganz meine Meinung. Vielleicht sollten einige von denen, die heute hier zu Gericht sitzen und Verres früher, als er noch ein aufgehender Stern war, verteidigt haben, und einige von denen, die ihm für den Fall, dass sie zu den Geschworenen gehören sollten, ihre Unterstützung zugesagt haben, vielleicht sollten die einmal ihr Gewissen prüfen. Oder auch den Inhalt ihrer Willen.« Hortensius sprang auf und legte Einspruch ein. Der Ankläger spräche in Rätseln. »Seltsam«, erwiderte Cicero, »Verres hat ihm doch eine Elfenbeinsphinx verehrt, da müsste unserem designierten Konsul das Lösen von Rätseln leicht von der Hand gehen.« »Setz dich schnell wieder hin«, so hatte Molons Rat gelautet, wenn alles bestens lief, und genau das tat Cicero. Seine Arbeit im Fall Gaius Verres war damit beendet. Bevor sich der Senat wegen der Spiele des Pompeius in eine 15-tägige Sitzungspause verabschiedete, trat er an jenem Nachmittag zu einer letzten Sitzung zusammen. Da Cicero noch einige Dinge mit den Siziliern zu klären hatte, eilten wir im Laufschritt zum Senat, kamen aber dennoch zu spät. Crassus verlas gerade Lucullus' neuesten Kriegsbericht über die Fortschritte im Osten. Um nicht zu stören, blieb Cicero an der Schranke stehen, und von dort verfolgten wir Lucullus' Bericht. »Wundert mich, dass es Crassus nicht übel wird dabei«, flüsterte Cicero mir fröhlich zu. »Sein einziger Trost dürfte sein, dass Pompeius noch mehr von Neid zerfressen wird.« Tatsächlich starrte Pompeius düster und geistesabwesend vor sich hin. Als Crassus fertig war, nutzte Cicero die plötzliche Stille und betrat den Saal. Mit entschlossenem Schritt und erhobenem Kopf ging er an seinem alten, unauffälligen Platz neben der Tür vorbei, weiter durch den Mittelgang und blieb vor dem Podium der Konsuln stehen. Die Bank der Prätoren war voll besetzt. Doch Cicero wartete geduldig auf seinen ihm nun rechtmäßig zustehenden Platz. Er wusste, und alle Mitglieder des Hauses wussten es auch, dass ihm als siegreichem Ankläger nach alter Überlieferung der Rang des von ihm besiegten Mannes zufiel. Ich weiß nicht mehr, wie lange die Stille andauerte, aber sie kam mir ewig vor. Es war Afranius, der sich schließlich erhob und Cicero mit dem Finger bedeutete, sich neben ihn zu setzen. Grob stieß Afranius seinen Nebenmann zur Seite und schaffte auf der Holzbank Platz. Cicero stieg über ein halbes Dutzend ausgestreckter Beinpaare und quetschte sich dreist in die schmale Lücke. Er sah jedem seiner Rivalen in die Augen und hielt jedem ihrer Blicke stand. Keiner sagte ein Wort. Sein Jahr als Ädil war für den Senator eine äußerst erfolgreiche Zeit. Cicero baute sich in den folgenden Monaten eine Wahlkampfmaschine auf, die ihresgleichen suchte. Auch geschah kaum noch etwas in der Stadt, über das die Cicero-Brüder nicht Bescheid wussten. Er veranstaltete sogar gute Spiele, oder vielmehr Quintus veranstaltete sie in seinem Namen. Die Geschäfte seiner Anwaltspraxis entwickelten sich ebenso gut. Nach einem ereignislosen Jahr als Konsul verbrachte Hortensius zunehmend mehr Zeit in der Bucht von Neapel, wo er mit juwelenbehängten Fischen und weinbesprengten Bäumen kommunizierte und die Hoheit über die Gerichtssäle Roms Cicero überließ. Dieser wurde dermaßen von Geschenken und Vermächtnissen dankbarer Klienten überhäuft, dass er seinem Bruder sogar die obligatorische Million Sesterze für den Einzug in den Senat vorstrecken konnte. Im Herbst seines 39. Lebensjahres war Cicero ein glücklicher Mann, wohlhabend, populär und gespannt den Wahlen im kommenden Juli entgegenblickend, wenn er das Alter erreicht haben würde, um sich der Wahl zum Prätor zu stellen, dem letzten Schritt auf dem Weg zum höchsten Lorbeer, dem Konsulat. An diesem entscheidenden Punkt seines Schicksals, kurz bevor das Glück ihn im Stich ließ, fahre ich mit meiner Erzählung fort. Ende September feierte Pompeius seinen Geburtstag und zum dritten Mal hintereinander erhielt Cicero die Einladung, an einer Abendgesellschaft zu dessen Ehren teilzunehmen. Seufzend öffnete Cicero die Botschaft, denn er wusste inzwischen, dass es nur wenige Segnungen im Leben gibt, die lästiger sind als die Freundschaft eines großen Mannes. Anfangs hatte er sich geschmeichelt gefühlt, in Pompeius' inneren Kreis aufgenommen zu werden, doch schon bald waren ihm die immer gleichen militärischen Anekdoten auf die Nerven gegangen. Seit seinem 17. Lebensjahr gab Pompeius Befehle, und vielleicht war das der Grund dafür, dass sich bei ihm nichts hatte ausbilden können, was Ciceros geschliffenem Intellekt vergleichbar war. Der Kern des Problems war der, dass Pompeius sich langweilte. Nach seinem Konsulat hatte er sich, wie angekündigt, mit seiner Familie ins Privatleben zurückgezogen. Aber was nun? Da er über keinerlei Redetalent verfügte, kamen die Gerichtshöfe für ihn nicht in Frage. Literarische Arbeit interessierte ihn nicht. Er konnte nichts tun, als vor Neid kochend Lucullus' Feldzug gegen Mithridates zu verfolgen. Mit den Worten eines alten Sprichworts, mit 40 hatte er seine Zukunft schon hinter sich. Und trotzdem war Pompeius immer noch einer der einflussreichsten Männer der Welt. Also ging Cicero wie üblich am 30. September zu Pompeius' Geburtstagsfest und berichtete nach seiner Rückkehr Quintus, Lucius und mir von den Ereignissen. »Wer war sonst noch da?«, fragte Quintus. Er war erst vor ein paar Tagen aus Umbrien zurückgekehrt, wo er das Quästorenamt innegehabt hatte, und lechzte nach dem neuesten Klatsch. »Nur die übliche Klientel. Unser frisch gebackener Volkstribun natürlich, der ehrenwerte Gabinus, sein Schwiegervater Palicanus, Afranius, Balbus, dieses spanische Geschöpf von Pompeius Gnaden, und Varro, das Universalgenie. Tja.« Und Marcus Fonteius, fügte Cicero beiläufig hinzu, allerdings nicht so beiläufig, dass Lucius nicht sofort bemerkt hätte, dass da etwas vorgefallen sein musste. »Und worüber hast du mit Marcus Fonteius gesprochen?«, fragte er. »Über alles Mögliche. Seinen Prozess? Sicher, auch. Und wer verteidigt den Schurken?« Cicero machte eine Pause und sagte dann ruhig, »Ich.« Fonteius war 5 Jahre zuvor Statthalter der Provinz Narbonensis im südlichen Gallia Transalpina gewesen und hatte es zu außerordentlichem Reichtum gebracht, und zwar nach Art des Verres, indem er die einheimische Bevölkerung mittels verschiedenster illegaler Steuern ausgepresst hatte. Die Gallier hatten zunächst klein beigegeben und sich damit getröstet, dass Raub und Ausbeutung seit jeher Begleiterscheinungen der Zivilisation seien. Nach Ciceros triumphaler Klage gegen den Statthalter von Sizilien war der gallische Anführer Indutio Marus jedoch nach Rom gereist und hatte den Senator gebeten, sie im Gerichtshof für Erpressungen zu vertreten. Lucius hatte das Anliegen nach Kräften unterstützt, doch Cicero hatte höflich abgelehnt. Seitdem war ein Jahr vergangen und die Gallier hatten in dem designierten Prätor Pletorius und seinem jungen Mitarbeiter Marcus Fabius Rechtsbeistand gefunden. Der Fall würde in Kürze vor Gericht kommen. »Das ist ja ungeheuerlich«, sagte Lucius empört. »Wie kannst du so einen Kerl verteidigen? Der ist genauso schuldig wie Verres.« »Unsinn. Er hat niemanden getötet und er hat niemanden unter falschen Anschuldigungen eingesperrt. Das Schlimmste, was man über ihn sagen kann, ist, dass er ein einziges Mal den Weinhändlern von Narbonne überhöhte Steuern und ein paar Einheimischen überhöhte Gebühren für die Reparatur ihrer Straßen abgeknüpft hat. Willst du etwa der Tyrannei das Wort reden und ihm den Rechtsbeistand verweigern?« Ich würde ihm deinen Rechtsbeistand verweigern, erwiderte Lucius. Du hast doch in Lucio Marus gehört, er hat dir die Beweise vorgelegt. Zählen die etwa nichts, nur weil Fonteius ein Freund von Pompeius ist? Das hat mit Pompeius nichts zu tun. Womit dann? Mit Politik, antwortete Cicero, setzte sich ruckartig auf. Weißt du, was das Schlimmste ist, was einem Staatsmann passieren kann? Dass seine Landsleute ihn verdächtigen, und sei es auch nur für einen Augenblick. Er könnte die Interessen von Ausländern über die seines eigenen Volkes stellen. Genau diese Lüge verbreiten nämlich meine Gegner, seit ich die Sizilie gegen Verres vertreten habe. Und diese Verleumdung kann ich im Keim ersticken, wenn ich jetzt von Teios Verteidigung übernehme. Und die Gallier? Die werden von Pletorius bestens vertreten. Cicero strahlte Lucius mit seinem bezauberndsten Lächeln an, doch der ließ sich diesmal nicht einwickeln, sondern humpelte wütend in Richtung Tür. Erst jetzt fiel mir auf, wie krank er noch aussah, wie dünn er war, wie gebückt er ging. Er hatte sich von den Strapazen seiner Arbeit in Sizilien nie richtig erholt. »Du bist genau wie alle anderen, Markus. Deine große Stärke ist auch deine Schwäche. Du tust mir leid. Wirklich. Es dauert nämlich nicht mehr lange, und dann kannst du zwischen deinen Winkelzügen und der Wahrheit nicht mehr unterscheiden. Und dann bist du verloren.« »Er kommt schon zurück«, beruhigte Quintus Cicero. Aber Lucius kam nicht zurück. Und in den folgenden Tagen erledigte Cicero die Vorbereitungen für seinen Prozess mit dem entschlossenen Gesichtsausdruck eines Mannes, der sich ergeben in eine unumgängliche Arbeit vertieft. Es gab nur ein Problem, das Cicero klar vor Augen stand, als sein Schriftsatz fix und fertig vor ihm lag. Fonteius war hundertprozentig schuldig. Der Prozess dauerte von Ende Oktober bis Mitte November. Es wurde hart gekämpft, bei jedem einzelnen Zeugen, bis zum allerletzten Tag, an dem Cicero seine abschließende Rede für die Verteidigung hielt. Von meinem Platz im Rücken des Senators hatte ich vom ersten Tag an Ausschau nach Lucius gehalten. Aber erst an diesem letzten Morgen bildete ich mir ein, dass ich ihn in der Zuschauermenge gesehen hatte. Ich habe mich oft gefragt, was Lucius, wenn er es denn tatsächlich war, von seinem Vetter gehalten haben mochte, als dieser die Beweise der Gallier zerfetzte. Ich mache es kurz. Fonteius wurde freigesprochen und Lucius wenige Stunden später tot aufgefunden. Cicero und Terentia saßen allein beim Abendessen, als die Meldung eintraf. Der Bote war einer von Lucius' Sklaven, noch ein halbes Kind, das völlig in Tränen aufgelöst war. Es fiel mir zu, dem Senator die Nachricht zu überbringen. Er schaute von seinem Teller auf, starrte mich ausdruckslos an und sagte, »Nein«, als hätte ich ihm bei Gericht ein falsches Schriftstück gereicht. Er bewegte sich nicht. Er blinzelte nicht mal mit den Augen. Es hatte den Anschein, als hätte sein Gehirn aufgehört zu arbeiten. Es war schließlich Terentia, die als Erste etwas sagte. Sie schlug in sanftem Ton vor, dass er zu Lucius gehen und herausfinden solle, was passiert sei. »Pass auf ihn auf, Tiro«, sagte Terentia leise zu mir. Ich erinnere mich an Lucius' dürre und ausgezehrte Gestalt, als wir ihn fanden. Daran, dass er auf der rechten Seite lag, in seinen eigenen Exkrementen, die Knie hochgezogen, die linke Hand auf die Augen gedrückt. Ich erinnere mich, wie Cicero sich über ihn beugte, ihm mit einer Kerze ins Gesicht leuchtete und immer wieder seinen Namen rief. Was die Ursache seines Todes betrifft, so muss ich gestehen, dass ich all die Jahre ein Geheimnis mit mir herumgetragen habe, von dessen Bürde ich mich hiermit nur zu gern befreie. In einer Ecke des kleinen Raumes lagen ein Mörser und etwas, das Cicero und zunächst auch ich für einen Bund Fenchel hielt. Eine logische Annahme, da zu Lucius' zahlreichen chronischen Leiden auch Verdauungsbeschwerden gehörten, die er mit einer Fencheltinktur zu lindern suchte. Erst später, als ich das Zimmer ausräumte und ein paar der Blätter mit dem Daumen auf meiner Handfläche zerrieb, stieg mir ein grässlicher Geruch nach Moder und toten Mäusen in die Nase. Schierling. Da wusste ich, dass Lucius, aus was für Gründen auch immer, den gleichen Tod gewählt hatte wie sein Idol Sokrates. Obwohl ich vorgehabt hatte, Cicero und Quintus von meiner Entdeckung zu erzählen, brachte ich es in den Tagen der Trauer nicht über mich. Und schließlich hielt ich es für besser, die beiden im Glauben zu lassen, Lucius sei nicht freiwillig aus dem Leben geschieden. Obwohl Lucius viele Jahre in Rom gelebt hatte, war es immer sein Wunsch gewesen, dass seine Asche in der Familiengruft in Arpinum beigesetzt werden sollte. Also machten sich die Cicero-Brüder am Morgen nach der Einäscherung zusammen mit ihren Frauen auf die Dreitagesreise Richtung Osten. Wir hatten gerade Ferentium erreicht, als ein Bote aus Arpinum den Brüdern die Nachricht überbrachte, dass ihr Vater einen Kollaps erlitten habe und gestorben sei. Angesichts der Tatsache, dass der Vater bereits über 60 gewesen war und schon seit vielen Jahren gekränkelt hatte, war sein Tod ein geringerer Schock als der von Lucius. Trotzdem, das eine mit Pinien und Zypressenzweigen geschmückte Trauerhaus zu verlassen, um wenige Tage später ein ebenso geschmücktes Haus zu betreten, bildete den Gipfel an Schwermut. Am Morgen nach der Beisetzung seines Vaters jedoch holte uns das Leben wieder ein. Cicero erhielt einen Brief, der das Siegel von Pompeius Magnus trug. Cicero stieß einen überraschten Schrei aus. »Rom ist angegriffen worden«, rief er laut, was sogar Pomponia dazu brachte, sich von ihrem Sofa zu erheben. Er las hastig weiter. Man habe die Kriegsflotte der Konsuln in Ostia in Brand gesteckt. Zwei Prätoren, Sextilius und Bellinus, seien zusammen mit ihrem Gefolge entführt worden. Die Täter seien Seeräuber, die nichts im Sinn hätten, als Angst und Schrecken zu verbreiten. In Rom herrsche Panik. Pompeius will, dass ich sofort zu ihm komme, sagte Cicero. Er hat für übermorgen auf seinem Landsitz einen Kriegsrat einberufen. Bei der Begrüßung seiner Gäste im Atrium gab Pompeius den vornehmen Landedelmann. Er war in Begleitung seiner dritten Frau. Mucia war attraktiv, eine Frau wie eine Statue. Sie stammte aus dem Geschlecht der Metelli, war Ende 20 und augenscheinlich erneut schwanger. Sie lachte gerade über irgendetwas und als der Urheber der witzigen Bemerkung sich umdrehte, war es zu meiner Überraschung Cäsar. Ziemlich sicher war auch Cicero sehr überrascht, denn bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir nur das vertraute Trio aus Picenum zu Gesicht bekommen, Palicanus, Afranius und Gabinius. Außerdem war Cäsar seit über einem Jahr Quästor in Spanien. Aber da stand er, geschmeidig und gut gebaut, die amüsierten braunen Augen blickten aus seinem hageren, intelligenten Gesicht, und die dünnen, dunklen Haarsträhnen waren mit äußerster Sorgfalt quer über den sonnenverbrannten Schädel gekämmt. Ich wollte mich gerade mit den anderen Sekretären zurückziehen, als Cicero Pompeius vorschlug, ob ich als in Rom allseits bekannter Erfinder der neuen, hervorragenden Kurzschriftmethode nicht bleiben und Protokoll führen solle. Ich errötete, so verlegen war ich. Pompeius warf mir einen argwöhnischen Blick zu, und ich war darauf gefasst, dass er ablehnen würde, doch er zuckte nur mit den Achseln und sagte, »Na gut, das könnte ganz nützlich sein, aber er soll nur eine einzige Abschrift machen und die verbleibt in meinen Händen. Sind damit alle einverstanden?« Alle murmelten ihre Zustimmung, worauf ein Hocker geholt wurde und ich mich mit aufgeklapptem Notizbuch und gezücktem Griffel in der schweißnassen Hand in eine Ecke setzte. Wie schon erwähnt, war Pompeius vor großem Publikum kein guter Redner. Doch in vertrauter Umgebung vor Menschen, die er als seine Leutnants betrachtete, strahlte er Kraft und Autorität aus. Er begann seine Rede mit den neuesten Einzelheiten über den Überfall der Seeräuber auf Ostia. 19 Triremen aus der Kriegsflotte der Konsul waren zerstört, ein paar hundert Mann getötet, die Getreidelager abgefackelt, zwei Prätoren verschleppt. Die Lösegeldforderung war gestern in Rom eingetroffen. Ich für meinen Teil, sagte Pompeius, glaube nicht, dass wir mit solchen Leuten verhandeln sollten, das ermuntert sie nur in ihrem kriminellen Tun. Der Überfall auf Ostia, fuhr er fort, sei ein Wendepunkt in Roms Geschichte. Man sehe sich einer Bedrohung gegenüber, die sich von der durch einen konventionellen Gegner deutlich unterscheide. Diese Seeräuber verkörperten einen neuen Typus von skrupellosem Feind, hinter dem keine Regierung stünde, dem man mit keinem Vertrag Herr werden könne, dessen Stützpunkte sich nicht nur in einem einzigen Staat befänden und das bestehende nationale Sicherheitssystem, das Männern im Konsulrang für begrenzte Zeit nur ein Kommando für einen Kriegsschauplatz zuweise, sei dieser Herausforderung nicht mehr angemessen. Schon lange vor Ostia habe ich mich ausführlich mit diesem Problem befasst, erklärte Pompeius. Ich bin der festen Überzeugung, dass dieser einzigartige Feind nach einzigartigen Maßnahmen verlangt. Jetzt ist unsere Zeit gekommen. Er klatschte in die Hände, und zwei Sklaven trugen ein Gestell mit einer großen Landkarte des Mittelmeerraumes herein. Ich schlage vor, den gesamten Mittelmeerraum in 15 Zonen aufzuteilen. In jede Zone schicken wir einen Legaten, dessen Aufgabe es sein wird, sein Gebiet von Seeräubern zu säubern und dann mit den regionalen Herrschern Verträge abzuschließen, die sicherstellen sollen, dass nie wieder ein Seeräuberschiff in diese Gewässer eindringen kann. Alle 15 Legaten sind einem einzigen Oberkommandierenden unterstellt, der von jeder Küste bis 50 Meilen ins Landesinnere über die absolute Befehlsgewalt verfügt. Und dieser Kommandierende werde ich sein. Lange herrschte Schweigen. Es war Cicero, der als erster das Wort ergriff. »Das ist ohne Zweifel ein mutiger Plan, Pompeius, doch könnte ihn mancher angesichts des Verlusts von 19 Triremen für eine übertriebene Reaktion halten. Dir ist sicher bewusst, dass eine derartige Konzentration von Macht in den Händen eines einzigen Mannes ohne Beispiel in der gesamten Geschichte der Republik ist.« »In der Tat. Dessen bin ich mir durchaus bewusst,« erwiderte Pompeius. »Vielleicht hätte ich auf der Stelle aufstehen und gehen sollen,« sagte Cicero später zu mir. »Das hätte sicher der arme, rechtschaffene Lucius von mir verlangt. Aber ich hätte mir nur meine Chancen auf die Prätur ruiniert. Alles, was ich derzeit tue, muss ich auf diese Wahl ausrichten.« Und so war er natürlich sitzen geblieben. In stundenlangem Palaver gelangte die Diskussion schließlich von der pompösen Strategie zur knallharten Politik. Der Plan sah vor, dass Gabinius nach seiner Amtseinführung ins Volkstribunat, was etwa in einer Woche sein würde, dem römischen Volk unverzüglich ein neues Gesetz zur Schaffung des Oberkommandos und dessen Übertragung auf Pompeius vorlegen sollte. »Was sagst du dazu, Cicero?« fragte Pompeius. »Rom kann sich wahrhaft glücklich schätzen, in der Stunde größter Gefahr einen Mann von deiner Erfahrung und Weitsicht zu Hilfe rufen zu können,« antwortete Cicero vorsichtig. »Aber wir müssen realistisch sein. Es wird großen Widerstand im Senat geben. Vor allem die Aristokraten werden behaupten, dass das Gesetz lediglich ein Vorwand sei, um nach der nackten Macht zu greifen.« »Das ist eine bösartige Verleumdung,« sagte Pompeius. »Nun ja, das kannst du behaupten, so oft du willst. Aber du musst erst einmal das Gegenteil beweisen,« erwiderte Cicero. »Sie werden außerdem behaupten, dass die Vollmacht zur Bekämpfung der Seeräuber nur ein Sprungbrett für dein wahres Ziel sei, nämlich Lucullus als Befehlshaber der Legionen im Osten abzulösen.« Darauf war vom bedeutenden General nur ein Brummen zu hören. Was hätte er auch sagen sollen? Das war ja tatsächlich sein wahres Ziel. Und schließlich werden sie versuchen, den einen oder anderen Volkstribunen aufzutreiben, der gegen Gabinius' Gesetzesvorlage sein Veto einlegt. »Das klingt ganz so, Cicero, als wärst du hier fehl am Platze,« sagte Gabinius höhnisch. »Um unser Ziel zu erreichen, werden wir Kühnheit, möglicherweise harte Fäuste benötigen, aber sicher nicht die Haarspaltereien gerissener Anwälte.« »Du wirst Kühnheit, Fäuste und Anwälte benötigen, glaub mir, Gabinius,« erwiderte Cicero. »In dem Augenblick, da mit dem Ende deines Amtes als Volkstribun auch deine Immunität erlischt, werden dich die Aristokraten vor Gericht zerren und du wirst um dein Leben kämpfen.« »Lasst uns fortfahren,« sagte Pompeius. »Die Probleme liegen also auf der Hand. Hast du uns auch Lösungen anzubieten?« »Als erstes,« antwortete Cicero, »empfehle ich dringend, dass in dem Gesetz für das neue Oberkommando nirgendwo dein Name auftaucht.« »Aber das Ganze war meine Idee,« protestierte Pompeius. »Sicher. Aber ich halte es dennoch für klüger, am Anfang keinen bestimmten Namen für den Oberkommandierenden zu nennen. Die Bekämpfung der Seeräuber muss das zentrale Thema sein, nicht die Zukunft von Pompeius Magnus. Jeder weiß doch, dass der Posten wie maßgeschneidert ist für dich. Warum dann groß darüber reden?« »Aber was soll ich dem Volk sagen, wenn ich das Gesetz einbringe?« fragte Gabinius. »Streich den Namen Pompeius aus und setz stattdessen die Worte »Senator im Range eines Konsuls« ein. Das grenzt den Kreis der Anwärter auf 15 oder 20 noch lebende Ex-Konsuln ein.« »Wer sind dann die potenziellen Rivalen?« fragte Afranius. »Crassus«, antwortete Pompeius sofort. »Vielleicht Catulus, dann Metellus Pius, der ist zwar alt, aber immer noch eine einflussreiche Größe. Hortensius hat auch noch viele Anhänger. Isauricus, Gellius, Cotta, Curio, vielleicht noch die Lucullus-Brüder.« »Nun ja«, sagte Cicero, »wenn du dir so große Sorgen machst, dann könnten wir den Kreis noch weiter einschränken auf einen Ex-Konsul, dessen Name mit einem P beginnt.« Einen Augenblick lang glaubte ich, dass Cicero zu weit gegangen sei. Doch dann fing Cäsar an zu lachen, worauf auch die anderen in das Gelächter einstimmten. »Im Ernst, Pompeius«, fuhr Cicero fort, »die meisten sind viel zu alt, um dir gefährlich werden zu können. Der gefährlichste ist Crassus. Er ist reich und er ist eifersüchtig. Aber wenn es zur Abstimmung kommt, wirst du ihn haushoch schlagen.« »Cicero hat recht«, stimmte Cäsar zu. eins nach dem anderen. Erst das Oberkommando im Allgemeinen, dann die Person. Ich war beeindruckt von der Autorität, mit der er sich zu Wort meldete. Schließlich war er der Jüngste der Runde. Einverstanden, sagte Pompeius und nickte bedächtig. So machen wir es. Das zentrale Thema ist die Bekämpfung der Seeräuber, nicht die Zukunft von Pompeius Magnus. Und damit zog sich die Runde zum Essen zurück. Kurz darauf wurde ich Zeuge eines erbärmlichen Vorfalls. Während die Senatoren zu Mittag aßen und sich danach im Garten die Beine vertraten, arbeitete ich mehrere Stunden lang an der Übertragung meiner Kurzschriftnotizen in ein korrektes Protokoll. Als ich fertig war, kam mir der Gedanke, Cicero noch einen Blick darauf werfen zu lassen. Der Raum, in dem die Konferenz stattgefunden hatte, war leer, ebenso das Atrium. Ich durchquerte einen von Kolonnaden gesäumten Innenhof mit einem sprudelnden Springbrunnen und gelangte durch einen Säulengang in einen weiteren Innengarten. Plötzlich hörte ich ganz nah und so laut, dass ich zusammenfuhr, eine wie unter Schmerzen stöhnende Frau. Idiotischerweise drehte ich mich um und blieb dann wie angewurzelt stehen, als ich Cäsar und Muzia erblickte. Muzia konnte mich nicht sehen. Sie stand vornüber gebeugt vor einem Tisch, mit dem Gesicht nach unten, das Kleid bis zur Hüfte hochgeschoben. Cäsar allerdings sah mich sehr wohl. Er stand mit dem Gesicht zur Tür und stieß von hinten in sie hinein. Er blickte mir direkt in die Augen. Ich machte mich davon. Inzwischen hatten sich die Senatoren schon wieder im Konferenzraum versammelt. Ich übergab Cicero das Protokoll. Er überflog es kurz, nahm mir den Griffel aus der Hand und nahm eine kleine Korrektur vor. Pompeius musste ihn beobachtet haben, denn er gesellte sich breit grinsend zu uns, nahm Cicero das Protokoll aus der Hand und sagte, dass er da doch sicher gerade ein paar Zusagen in den Text eingeschmuggelt habe, die er nie und nimmer gemacht habe. »Naja, meine Stimme für die Prätur kriegst du trotzdem«, sagte er lachend und klopfte ihm auf den Rücken. Noch vor wenigen Minuten hatte ich Pompeius als eine Art Gott unter Menschen betrachtet, einen vor Selbstbewusstsein strotzenden Kriegshelden, aber nun, mit meinem frischen Wissen, betrachtete ich ihn auch mit einem traurigen Auge. »Das ist wirklich beachtlich«, sagte er zu mir und fuhr mit seinem riesigen Daumen über die Wortkolonnen. »Du hast meinen Ton exakt getroffen. Wie viel willst du für ihn, Cicero?« »Ich habe schon eine Riesensumme von Crassus ausgeschlagen«, antwortete Cicero. »Wenn es aber doch einmal zur Versteigerung kommt, denkt an mich. Ich bin dabei«, sagte Cäsar mit seiner krächzenden Stimme und trat von hinten auf uns zu. »Ich würde Tiro liebend gern unter meine Fittiche nehmen.« Er brachte das auf so freundliche Art vor und schickte obendrein noch ein Zwinkern hinterher, dass niemandem der drohende Unterton auffiel, außer mir, der ich fast in Ohnmacht gefallen wäre vor Angst. Nachdem man Stillschweigen und ein weiteres Treffen in wenigen Tagen in Rom vereinbart hatte, ging die Runde auseinander. Sobald wir das Tor passiert hatten und auf die Straße nach Tusculum eingebogen waren, ließ Cicero seiner aufgestauten Enttäuschung und Wut freien Lauf, stieß einen lauten Schrei aus und schlug mit der Faust gegen die Seitenwand der Kutsche. »Eine kriminelle Verschwörung«, sagte er und schüttelte verzweifelt den Kopf. »Schlimmer. Eine kriminelle und eine dumme Verschwörung. Das ist das Problem, Tiro, wenn Soldaten meinen, sie müssten in die Politik gehen. Sie bilden sich ein, sie bräuchten nur einen Befehl zu erteilen und schon springen alle.« Er schaute hinaus auf den See. »Was hältst du von Cäsar?«, fragte er plötzlich, worauf ich mit ein paar Floskeln über dessen großen Ehrgeiz antwortete. »Natürlich ist er ehrgeizig. Ein paar Mal ist mir sogar der Gedanke durch den Kopf geschossen, dass sich nicht Pompeius diesen Plan ausgedacht hat, sondern er.« Sie lag mir auf der Zunge, die Gartenszene, doch schließlich hielt ich den Mund, aus Angst vor Cäsar und aus Schüchternheit. Erst viele Jahre später, nach Cäsars Tod, erzählte ich ihm die Geschichte. Cicero, damals schon ein alter Mann, schwieg lange. »Ich verstehe deine Zurückhaltung«, sagte er schließlich, »und in vielerlei Hinsicht stimme ich deiner Scheu ausdrücklich zu. Aber ich muss auch sagen, mein lieber Freund, dass ich wünschte, du hättest mich damals informiert. Vielleicht hätten sich die Dinge dann anders entwickelt. Zumindest wäre mir dann früher klar geworden, mit welch atemberaubend skrupellosen Menschen wir es zu tun hatten. Denn als ich es schließlich erkannt hatte, war es schon zu spät.«